Hi friends, now we come to one of the verses from this whole chapter that I love so much. Hallo Freunde, jetzt kommen wir zu einem der Verse dieses Kapitels, die ich so sehr liebe. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 9 has been a verse that guided me through very difficult moments of my life. Vers 9 ist ein Vers, der mich durch sehr schwierige Momente meines Lebens geleitet hat. May it be a verse that will guide you too. Möge es ein Vers sein, der auch dich leitet. And bring life to you. Und dir Leben bringt. So look, here is what he says. Hier ist, was er sagt. He says, es heißt, I love each of you with the same love that the Father loves me. Ich liebe jeden von euch mit derselben Liebe, mit der mich der Vater liebt. Oh, friends. Oh, Freunde. If I would ask you the question, wenn ich dir die Frage stellen würde, how did the Father love Jesus when Jesus walked on earth? Wie der Vater Jesus geliebt hat, als dieser auf der Erde wandelte? There is nobody who would think to answer that he did not love him 100% perfectly. Gibt es niemanden, der antworten würde, dass er ihn nicht 100% perfekt liebte? Everybody has a clear understanding. Jeder hat das eindeutige Verständnis, that the love with which the Father loved Jesus was perfect. Dass die Liebe, mit der Vater Jesus liebte, vollkommen war. Problem is this. Das Problem ist, that the people who kind of have a religious background, dass Menschen mit einem religiösen Hintergrund, they like to add something like this, gern etwas in dieser Art hinzufügen. Of course he loved Jesus perfectly because Jesus walked perfect. Natürlich liebte der Vater Jesus vollkommen, denn Jesus lebte perfekt. He was perfectly obedient. Er war vollkommen gehorsam. He only did what the Father wanted him to do. Er tat nur, was der Vater wollte. There was no selfishness in him. In ihm gab es keinen Egoismus. Of course he loved him perfectly. Natürlich liebte er ihn völlig. But Reinhard, you don't know my weaknesses. Aber Reinhard, du kennst meine Schwächen nicht. You don't know my failures. Du kennst mein Versagen nicht. I still argue with my spouse. Ich streite immer noch mit meinem Partner. I still get angry with my children and lose my temper. Ich werde immer noch wütend auf meine Kinder und verliere die Beherrschung. I do so many things that I regret. Ich mache so viele Sachen, die ich bereue. Reinhard, how can Jesus love me perfectly? Reinhard, wie kann Jesus mich vollkommen lieben? Look at this. Schau mal. Jesus said that he loved the disciples with the exact same love that the Father loved him also. Jesus sagte, dass er die Jünger mit genau derselben perfekten Liebe liebte, wie der Vater auch ihn liebte. This is incredible. Das ist wunderbar. So look at this. Schau dir das an. You have to convince your heart because Jesus said it. It's not a lie. Du musst dein Herz davon überzeugen, denn Jesus sagte es. Es ist keine Lüge. That there is absolutely no difference the way Jesus loves you and the way the Father loved Jesus. Dass es absolut keinen Unterschied gibt, wie der Vater dich liebt und wie der Vater Jesus geliebt hat. You know, if your heart can truly grasp this, wenn dein Herz das wirklich ergreifen kann, it is going to be such a revolutionary, life-changing experience, wird das solch eine lebensverändernde, revolutionäre Erfahrung, that the result will be that you will be filled with all the fullness of God. Dass du mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt wirst. How do we know that? Woher wissen wir das? Paul tells us in Ephesians chapter 3. Paulus sagt uns in Epheser 3, that once we comprehend the love of Christ that actually passes understanding, dass sobald wir die Liebe Christi begreifen, die eigentlich alles Verstehen übersteigt, do you know what happens? Weißt du, was dann passiert? We will be filled with all the fullness of God. Dann werden wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt. So look, you have to come to this understanding. Du musst also zu dem Verständnis kommen, that the Father loved Jesus no deeper and not more perfectly than Jesus loves you. Dass der Vater Jesus nicht tiefer und perfekter liebte, als Jesus dich liebt. That love is unconditional, that love is perfect, and that love cannot be changed. Diese Liebe ist bedingungslos, sie ist perfekt und kann nicht verändert werden. But look, aber schau, Jesus didn't stop there. Jesus hört nicht dort auf. He didn't only say that I love you guys exactly the same way the Father loves me. Er sagte nicht nur, Jungs, ich liebe euch genauso wie der Vater mich liebt. Look what else he says. Schau, was er weiter sagt. You must continually let my love nourish your heart. Ihr müsst eure Herzen ständig von meiner Liebe nähren lassen. Let me ask you something. Lass mich dich etwas fragen. Did you know that your heart is starving for love? Your heart is very hungry for love. Wusstest du, dass dein Herz sehr hungrig nach Liebe ist? Did you know that? Wusstest du das? There's nothing wrong with it. Daran ist nichts falsch. That's how God made you. So hat Gott dich geschaffen. The question is, what do you nourish your heart with? Die Frage ist, womit du dein Herz nährst. You see, Jesus says that you continually must nourish your heart with the deep love that he has for you. Jesus sagt, dass du dein Herz beständig mit der tiefen Liebe nähren musst, die er für dich hat. Do you know, I went through a time in my life. Ich ging in meinem Leben durch eine Zeit, where I always told Jesus how much I loved him. In der ich Jesus immer sagte, wie sehr ich ihn liebe. Now, I still like to do that. Das tue ich immer noch gern. But the Lord one day he told me. Aber der Herr sagte mir eines Tages, that I need to change the focus. Dass ich meinen Fokus verändern muss. From how much I love him to how much he loves me. Von wie sehr ich ihn liebe hin zu wie sehr er mich liebt. This was so life-changing for me. Das war so lebensverändernd für mich. Once I understood that I have to nourish my heart for his love for me and not my love for him. Als ich verstand, dass ich mein Herz ständig mit seiner Liebe zu mir nähern musste und nicht mit meiner Liebe zu ihm. Literally it became such a full revelation in me. Wurde das zu solch einer Offenbarung in mir? That I came to such a clear understanding how deeply I'm loved. Dass ich zu einem sehr klaren Verständnis gelangte, wie tief geliebt ich bin. And this was one of the keys that helped me to truly love others too. Und das wurde zu einem Schlüssel, der mir half zu lernen, auch andere wirklich zu lieben. So, please nourish your heart. Bitte nähre dein Herz. Every day you need to meditate on how wonderfully you are loved. Jeden Tag musst du darüber meditieren, wie wunderbar geliebt du bist. This has to become food for your heart. Das muss Nahrung für dein Herz werden. How does it become food? Or how do you nourish your heart? Wie wird es zur Nahrung? Beziehungsweise wie nährst du dein Herz? Well, you meditate on it. Meditiere darüber. You keep convincing your heart by creating pictures of Jesus embracing you, loving you. And accepting you. Du überzeugst fortwährend dein Herz, indem du Bilder kreierst, wie Jesus dich umarmt, dich liebt und dich annimmt. But Reinhard, how can I be sure that he really loves and accepts me? Aber Reinhard, wie kann ich sicher sein, dass er mich liebt, wirklich liebt und annimmt? Well, you have to believe that what he said here is the truth. Nun, du musst glauben, dass das, was er hier sagt, die Wahrheit ist. If Jesus did not lie, which he didn't, wenn Jesus nicht gelogen hat, was er nicht tat, then he loves you exactly as completely and perfectly as the Father loved Jesus, his only beloved Son. Dann liebt er dich genauso vollkommen und perfekt, wie der Vater Jesus seinen einzig geliebten Sohn liebt. So remember this. Also denk daran. So you have to create these images. Dass du diese Bilder kreieren musst. You have to meditate and convince your heart that you are loved just the way God loved Jesus. Du musst meditieren und dein Herz davon überzeugen, dass du genauso geliebt wirst, wie Gott Jesus liebt. I cannot do that for you. Das kann ich nicht für dich tun. It took me quite a while to convince my heart of that. Ich selbst habe auch eine ganze Weile gebraucht, um mein Herz davon zu überzeugen. Because of all the religious lies that I believe. Wegen all der religiösen Lügen, die ich geglaubt habe. Let me finish with one of the greatest revelations that I've ever had. Lass mich mit einer der größten Offenbarungen schließen, die ich jemals hatte. When God said, Reinhard, I don't love you because you are good, I love you because I am good. In der sagte Gott, Reinhard, ich liebe dich nicht, weil du gut bist, sondern ich liebe dich, weil ich gut bin. Isn't that a beautiful truth? Ist das nicht eine herrliche Wahrheit? So go and nourish your heart. Also los, nähre dein Herz. You are loved. Du bist geliebt. See you tomorrow. Bis morgen.